Also, nun geht's dir besser. Und euch für den Doktor. Es knallt! Seine Mutter ist eine vertrippelte Hure! Seine Mutter ist eine vertrippelte Hure! Herr Dietmann, mach ihn wieder an. Mach nicht verdammt! Beat wieder an! Da kommt die Soße richtig raus und da musst du sie richtig reinhämmern. Die geile Sau, da musst du rein. Bam, bam, bam. Motherfucker! Kann man wirklich jemanden zu Tode vögeln? Tür auf, Tür zu. Und wer mich nicht kennt, hat selbst Schuld. Drogen? Ja, Sir, jede Menge.